Aus Anlass des 56. Jahrestages des Beginns der Wirkung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il wurde der nationale Sportwettkampf der Arbeiter begonnen. Am 17. August fand in der Basketballhalle in der Straße Zhongchun, Pyongyang, die Eröffnungsfeier statt, an der die zuständigen Mitarbeiter, die Funktionäre des Gewerkschaftsverbandes, die Werktätigen in der Stadt, die gewählten Sportler und Trainer aus allen Bezirken teilnahmen. Nach der Eröffnungsfeier gab es die Parade der Sportler und anschließend Taekwondo-Mannschaftswettkampf in Pattern. Bis zum 26. August werden in den Stadien der Stadt Pyongyang Fußballspiele, Schießen, Taekwondo und Hindernislauf für diesen Sportwettkampf ausgetragen.